ich höre so gerne Werbefunk. Mikado. Systemhaus für Mikrocomputer. Know-how und Technik für kommerzielle Mehrplatzanlagen. Mikado. Mensch, da stehst du morgens auf, guckst in den Spiegel und stellst fest, irgendwie hast du schon mal besser ausgesehen. Da hilft nur eins. Telefon suchen, Sonne buchen, ob nach Griechenland, in die Türkei oder in die Staaten. Fernflüge, Pauschalreisen, Billigflüge. Alles unter 86 0601. Aktivreisen, guten Tag. Können Sie sich denken, warum diese Schreibmaschine der Renner ist? Olympia 2000 schreibt noch schneller, aber viel schneller.